Der vierte Mann und die FIFA. Das Ende der FIFA-Krise ist von außen kaum zu erkennen. Aber die FIFA selbst hat dieses Ende proklamiert, beziehungsweise ihr neuer Präsident, der Schweizer Gianni Infantino. Direkt nach seiner Wahl im Zürcher Hallenstadion erklärt er in den gewohnt markigen Worten eines FIFA-Präsidenten: Wir werden das Image und den Respekt der FIFA wiederherstellen. Jeder in der Welt wird uns Beifall spenden, wird jedem von Ihnen Beifall spenden für das, was wir für die Zukunft der FIFA tun werden. Wir müssen stolz sein auf die FIFA. Jeder muss stolz sein auf die FIFA. Infantinos erstes Wort auf der Bühne war übrigens Uff. Das denken wir auch. Uff. Denn den Namen Gianni Infantino haben wir seit Mitte 2015 auf unserer Liste, als wir den zweifelhaften Handel der UEFA mit den ecuadorianischen Fernsehrechten fanden, die über die TV-Rechtehändler Vater und Sohn Jinkis von der UEFA erworben und dann für den dreifachen Betrag an den Sender Tele Amazonas weiterverkauft worden waren. Wir bekommen die Einschätzung eines Insiders aus Kreisen der FIFA-Ermittler. Für ihn ist dieser Vertrag mit einer Marge von 1:3 sehr verdächtig. Vor allem, wenn, wie in diesem Fall, die Rechte schon zuvor weiterverkauft worden waren. Auch ein Sportrechte-Fachmann hält dieses Modell für fragwürdig. Laut der New Yorker Ermittler sah das Geschäftsmodell der Jinkies so aus. Sie bestachen FIFA-Funktionäre, um so an günstige Fernsehrechte zu kommen, die sie dann teuer weiterverkaufen konnten. Anmerkung: Ugo und Mariano Jinkies waren für eine gemeinsame Anfrage mit dem ICIJ bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht erreichbar. Es wäre, wenn diese Vorwürfe stimmen sollten, ein ähnliches Muster. Mit dem wichtigen Unterschied allerdings, dass wir keine Hinweise auf Bestechung bei der UEFA gefunden haben. Als wir die Verträge zwischen UEFA und Cross-Trading gefunden haben, haben wir den handelnden Personen auf Seiten der UEFA noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Auf den zwei Verträgen zwischen der UEFA und Cross-Trading stehen insgesamt 4 Namen von Offiziellen als Zeichnungsberechtigte auf den Unterschriftenblättern. 3 von ihnen waren 2015 schon nicht mehr in exponierten Positionen bei der UEFA oder haben den Verband verlassen. Dafür aber der vierte Mann, Gianni Infantino, der heutige FIFA-Präsident. Das ist Sprengstoff. Aber der Reihe nach. Der Vertrag, in dem Infantino genannt wird, bezieht sich auf die Champions-League-Rechte 2006 bis 2009 für Ecuador. Die zweite Seite des Vertrags ist das Unterschriftenblatt. Hier werden 3 Personen genannt, die den Vertrag unterzeichnen sollen. Für Cross-Trading Ugo Jinkies, für die UEFA der damalige stellvertretende Generalsekretär der UEFA sowie Gianni Infantino, dessen Titel mit Director Legal Services angegeben wird. Wir prüfen das. Und tatsächlich war Infantino damals Direktor der UEFA-Rechtsabteilung. Von einem Sportrechtefachmann erfahren wir, dass Verbände derlei Verträge im Normalfall von ihrer Rechtsabteilung prüfen lassen. Der Versuch, bei der UEFA zu erfragen, ob das damals ebenso war, scheitert an der absurd rigiden Pressepolitik des Verbands. Das sei eine interne UEFA-Angelegenheit, sagt man uns. Warum aber sollte der Chef der Rechtsabteilung einen Vertrag unterschreiben, für den er dann keine Verantwortung übernehmen muss? Und dass er unterschreiben sollte, daran besteht kein Zweifel. Allerdings hat Infantino in den uns vorliegenden 3 Ausfertigungen nicht unterschrieben. Neben Name steht sein Name, neben Titel seine Funktion. Nur auf der Linie Unterschrift, auf der die beiden anderen unterschrieben haben, ist bei Infantino keine Signatur. Aber entscheidend ist am Ende nicht, ob Infantino unterschrieben hat. Entscheidend ist, dass es offenbar seine Abteilung war, die das Geschäft mit den Jinkies passieren ließ und den beiden heutigen Angeklagten des FIFA-Prozesses Ugo und Mariano Jinkies zu Hunderttausenden US-Dollar verholfen hat. Ein Geschäft, zu dem die UEFA, als ihr Generalsekretär Infantino hieß, mitteilte, es habe keine geschäftlichen Beziehungen mit dem genannten Ugo Ginkes gegeben. Dessen Name aber gut lesbar 3 Zentimeter unter Infantinos Namen steht. Das ist wichtig. Die beiden Argentinier haben nicht anonym agiert. Crosstrading ist eine in der Branche bekannte Firma der Ginkes, eine Tochter ihrer noch bekannteren Firma Full Play, die ebenfalls in der FIFA-Anklage genannt wird. Und als Chef der UEFA-Rechtsabteilung sollte Infantino auch Bescheid wissen, mit wem er Geschäfte macht. Unsere Kollegin Catherine Boss von der Schweizer Sonntagszeitung wollte Infantino sowieso anfragen, ob er als UEFA-Funktionär mit den angeklagten Sportrechtehändlern in der Vergangenheit geschäftlich oder anderweitig zu tun hatte. Das tut sie denn auch und nennt unter anderem auch Ugo Ginkes, Mariano Ginkes und Crosstrading. Gianni Infantino lässt antworten, er habe in keiner seiner Funktionen bei der UEFA persönlich mit einer der unten genannten Personen oder Organisationen geschäftlich oder wissentlich anderwärtig zu tun gehabt. Die Entwicklung dieses Falls war für uns einigermaßen absurd. Infantino war als UEFA-Generalsekretär schon eine wichtige Person und seine Verwicklung in die Sache interessant. Immerhin war er damals nach Michel Platini der zweitwichtigste Mann der UEFA. Dann wurde Platini wegen dubioser Millionenzahlungen gesperrt und musste seinen Plan fallen lassen, sich als Blatters Nachfolger zum neuen FIFA-Präsidenten wählen zu lassen. Und plötzlich lasen wir, dass die UEFA sich auf Infantino geeinigt habe als neuen Kandidaten. Allerdings schien er anfangs kaum Chancen zu haben. Anfang 2016 erklärten dann immer mehr Landesverbände, im Februar für ihn zu stimmen. In einem Welt-Interview erklärte er vor der Wahl, er habe 105 Stimmen sicher von 209. Am Ende bekam er 115. Und auf einmal war die seltsame UEFA-Ecuador-Geschichte besonders spannend. Für den Weltfußballverband ist diese Episode auch deswegen unangenehm, weil diese Wahl den Verband doch aus der größten Krise seit seiner Gründung 111 Jahre zuvor holen sollte, der FIFA-Affäre. In der Beschreibung dieser FIFA operiert der britische Enthüllungsjournalist Andrew Jennings, ebenso wie unser SZ-Kollege Thomas Kistner, schon länger mit dem Begriff Mafia. Und tatsächlich reihte sich in den vergangenen 10 Jahren Skandal an Skandal. Es ging um Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit dem FIFA-Marketingpartner ISL, um fragwürdige Präsidentenwahlen, um mögliche Bestechungen bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften. Nach außen versuchten Sepp Blatter und seine Kollegen im FIFA-Exekutivkomitee nach jedem Skandal den Eindruck zu erwecken, von jetzt an würde alles anders, besser. Im Nachhinein wirken diese Beteuerungen absurd. Das FIFA-Ethik-Komitee, die allem Anschein nach letzten Aufrechten des Verbands, hatte in den zurückliegenden Monaten einen Haufen Arbeit. Sie mussten ja nicht nur ihren eigenen Chef, Sepp Blatter, suspendieren, sondern auch noch UEFA-Chef Michel Platini, FIFA-Generalsekretär Jerome Walke und eine ganze Reihe weiterer hochrangiger Funktionäre wie Jack Warner, Jack Blazer, Präsidentschaftskandidat Chung Mong-jun oder den Ex-FIFA-Vizepräsidenten Eugenio Figueredo. Die Aufgabe des FIFA-Ethikkomitees ist nahezu unlösbar. Es soll den Weltfußball säubern. Die Glaubwürdigkeit dieses Komitees lebt natürlich vor allem von der persönlichen Integrität ihrer Mitglieder, wie etwa dem deutschen Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer Hans-Joachim Eckert, einem langjährigen Strafrichter am Landgericht München. Man könnte annehmen, dass auch sämtliche anderen Mitglieder der beiden Kammern handverlesen sind, sozusagen die moralischen Größen des angeschlagenen Weltverbands. Offenbar ein Irrglaube. Denn ausgerechnet in Eckerts Kammer finden wir jemanden, der selbst tief in dem Morast steckt, den die New Yorker Ermittler gerade versuchen trockenzulegen. Es geht um Juan Pedro Damiani, einen einflussreichen Anwalt aus Uruguay, gleichzeitig Präsident des Fußballteams Peñarol. Eine der Spezialitäten von Juan Pedro Damiani ist das Verwalten von Briefkastenfirmen, ausgerechnet. Seine Kanzlei ist einer der wichtigeren Kunden des Offshore-Providers Mossack Fonseca. Mehr als 400 Firmen wurden oder werden von der Kanzlei J.P. Damiani betreut. Schon das ist nicht gerade ideal für jemanden, der jetzt andere auf die richtige Ethik hin überprüfen soll. Aber es wird noch erstaunlicher. 3 von Damianis langjährigen Kunden sind laut unseren Unterlagen Angeklagte des FIFA-Prozesses. Einer ist der ehemalige FIFA-Vizepräsident Eugenio Figueiredo, der im vergangenen Jahr in der Schweiz verhaftet wurde. Die beiden anderen sind die beiden argentinischen TV-Rechtehändler Hugo Gincis und Mariano Gincis, die über ihre MOSFON-Firma Cross Trading nach unseren Recherchen auch mit der UEFA gearbeitet haben und die laut FIFA-Anklage Briefkastenfirmen genutzt haben, um Schmiergelder zu bezahlen. Anmerkung: Hugo und Mariano Gincis waren für eine gemeinsame Anfrage mit dem ICIJ bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht erreichbar. Bei Mossack Fonseca haben die beiden gleich 3 Briefkastenfirmen mit dem identischen Namen Cross Trading gründen lassen, und zwar in 3 verschiedenen Steueroasen: auf der Karibikinsel Niue, im US-Bundesstaat Nevada und auf den Seychellen. Die beiden Firmen auf Niue und in Nevada verwaltete Juan Pedro Damianis Kanzlei. Wer sich nun die Mühe macht und die FIFA-Anklage durchgeht, wird immer wieder auf den Namen Cross-Tradings stoßen. Schmiergeldzahlungen wurden demnach über Konten der Cross-Trading-Firmen abgewickelt, etwa die Überweisung von 5 Millionen US-Dollar am 17. Juni 2013 an ein Konto der Cross-Trading bei der Schweizer Hapualimbank in Zürich. Allerdings wird aus der Anklage nicht klar, welcher der 3 Cross-Tradings das Bankkonto führte, und auf unsere Anfrage lehnte es das US-Justizministerium ab, dazu Stellung zu nehmen. Die 5-Millionen-Überweisung soll Teil eines größeren Schemas gewesen sein, das den Präsidenten einiger lateinamerikanischer Verbände Schmiergelder in Millionenhöhe bescherte, um die Rechte etwa der Copa America für Vater und Sohn Gincis und ihre Geschäftspartner zu sichern. Die Kundenberater bei Mossack Fonseca wussten, dass sie mit besonderen Leuten Geschäfte machten. Einer aus der Moss von Führungsriege schrieb, es handle sich um argentinische Endkunden, die ein spezielles Konzept von Vertraulichkeit hätten. Und der Mann, der diese Vertraulichkeit beschützt und organisiert hat, die Gincis für ihre Geschäfte mit FIFA-Funktionären offenbar brauchten, ist Juan Pedro Damiani. Die Unterlagen der Panama Papers zeigen, dass Damiani von der Gründung der ersten Cross-Trading 1998 in Niue bis zur Abwicklung der Cross-Trading in Nevada 2015 involviert war. Er macht also seit mehr als 15 Jahren Geschäfte mit Personen, die nach Ansicht der FIFA-Ankläger FIFA-Funktionäre bestochen haben. Und er soll für eine saubere FIFA sorgen? Anmerkung: auf unsere Anfrage reagierte Juan Pedro Damiani bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Ist das jetzt komplett irre oder einfach nur die FIFA? Wenn man zu Damianis Gunsten annimmt, dass er bis zur Anklage der New Yorker Ermittler nichts von den Bestechungsgeldvorwürfen gegen die Gincis wusste, hätte er spätestens dann seine Verstrickung offenlegen und aus dem Ethikkomitee austreten müssen. Zumal die Gincis ja nicht seine einzigen Problemfälle sind. Für Eugenio Figueiredo, den verhafteten Ex-FIFA-Vizepräsidenten, arbeitete Juan Pedro Damiani nachweislich seit 2002. Damals war Figueiredo Präsident des uruguayischen Fußballverbandes. Er steht in Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von Offshore-Firmen, die bei Mossack Fonseca gegründet wurden. Die meisten dieser Firmen wurden von Damianis Kanzlei verwaltet. Erst im Februar 2015 organisierte Damiani laut unserer Unterlagen noch eine Vollmacht für Figueiredos Frau, damit sie für eine der Firmen handeln konnte. Dann schreckt Eugenio Figueiredos Verhaftung am 27. Mai 2015 in Zürich Damiani und MOSFON auf. Am nächsten Tag gehen aufgeregte E-Mails hin und her. MOSFON lässt seine Scheindirektoren zurücktreten und die Vollmacht auf Figueiredos Frau widerrufen. Im Juni 2015 überlegt die Leiterin der MOSFON Compliance-Abteilung in einer internen Mail etwas ratlos, ob man denn bei Figueredos Immobilien belegen könne, dass die Investitionen nicht mit Geld getätigt wurde, das aus dem Thema FIFA stammt, und fragt, haben wir dafür Beweise in den Unterlagen über die Gesellschaft? Tatsächlich erklärt der mittlerweile nach Uruguay ausgelieferte Ex-Funktionär, bei seiner Befragung nicht nur Bestechungsgelder kassiert zu haben, er beziffert die Höhe auf rund $50.000 pro Monat, sondern erklärt auch, wie er diese reinvestiert habe. Er habe seine illegalen und legalen Einkünfte vermischt und davon vor allem Immobilien in Uruguay gekauft. Dafür wiederum habe er, so beschreibt es die uruguayische Wochenzeitung Busqueda, die Unterlagen aus seiner Befragung einsehen konnte, panamaische Gesellschaften von der Kanzlei Juan Pedro Damiani gekauft. Anmerkung: Juan Pedro Damiani antwortete nicht auf unsere Anfrage. Auf die MOSFON-Anfrage, ob Gelder Figueredos aus dem Thema FIFA stammen könnten, schickt die Kanzlei Damiani eine Liste des Vermögens, das Figueredo in den noch aktiven MOSFON-Firmen hält, darunter etliche Immobilien in Uruguay. Anmerkung: Weder Juan Pedro Damiani noch Figueredo oder Mossack Fonseca reagierten auf unsere Anfragen. Im Januar 2016 sagte Damiani in Uruguay vor Gericht dazu aus. Er erwähnte nur 3 Offshore-Firmen, wir sehen 7, die er Figueredo vermittelt haben will. Auch habe seine Kanzlei nie Honorar von Figueredo erhalten. Seine Kanzlei habe alle Informationen den Behörden gegeben und niemals Güter versteckt. Der Uruguayer Damiani darf in der rechtsprechenden Kammer des FIFA-Ethikkomitees nicht mit über seinen Landsmann Figueredo abstimmen, weil sich Richter enthalten müssen, die aus demselben Land stammen wie die Personen, über die sie urteilen. Aber 3 seiner Kunden wurden angeklagt. Über einen mussten seine Kollegen aus dem FIFA-Ethikkomitee abstimmen, und Juan Pedro Damiani sitzt still und sagt nichts? Auf Anfrage des ICIJ erklärte Damiani den Präsidenten des FIFA-Ethikkomitees im Rahmen rechtlicher Einschränkungen über den Fall Figueredo informiert zu haben. Wann er das tat, sagte er nicht. Noch der kleinste Schatten, der auf ihre Mitglieder fällt, ist für das Ethikkomitee ein Problem. Das erzählen uns Insider in aller Verschwiegenheit. Das FIFA-Ethikkomitee ergibt nach außen nur dann Sinn, wenn es als ethisch unangreifbar gilt. Und nur dann kann das Komitee auch intern drastische Entscheidungen durchsetzen, wie die im September 2015 verhängte Sperre gegen den eigenen Präsidenten Sepp Blatter und den UEFA-Präsidenten Michel Platini. Hier schließt sich der Kreis. Ein Michel Platini, wohnhaft laut den vorliegenden Papieren in der kleinen Gemeinde Genolier in der französischen Schweiz, bekommt nämlich am 27. Dezember 2007 von Mossack Fonseca eine dauerhafte Generalvollmacht für die Panama-Firma Balnai Enterprises Corporation. Die Vollmacht wird von der Genfer Privatbank Baring Brothers Sturza zu demselben Zeitpunkt wie die Offshore-Firma bestellt. Sie besteht also von Anfang an. Dieses Modell wandten viele Banken an, um den wahren Eigentümer einer Firma nicht nennen zu müssen. Das macht es wahrscheinlich, dass jener Michel Platini nicht nur Bevollmächtigter, sondern auch Besitzer der Firma ist. Wem die Balnai Enterprises Corporation tatsächlich gehört, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht sagen. Alle Anteile laufen auf eine anonyme Inhaberaktie. Wir stellen schnell fest, dass der Michel Platini in unseren Akten der echte Michel Platini ist. Die Gemeinde Genolier liegt ganz in der Nähe von Nyon, und in Nyon wiederum ist der Hauptsitz der UEFA. Als Michel Platini 2007 Präsident des Europäischen Fußballverbandes wurde, war eines seiner Wahlversprechen, in die Nähe der Zentrale zu ziehen und sich ums Tagesgeschäft zu kümmern. Die Gegend um Genolier, schön gelegen am Genfer See, ist beliebt bei wohlhabenden und berühmten Menschen. Dort wohnen etwa Sean Connery und Phil Collins. Der große Sir Peter Ustinov lebte und starb sogar in Genolier. Die Schweizer Boulevardzeitung Blick berichtete bereits vor längerer Zeit, dass Platini vorhatte, sich in der Genolierer Siedlung Les Terrasses sur Le Mans niederzulassen. Exakt diese Adresse finden wir in den Daten in der Generalvollmacht. Allerdings geht aus den Dokumenten zu Michel Platini nicht hervor, welche Geschäfte die Firma macht. Das liegt auch daran, dass sie keine Scheindirektoren braucht, um Verträge zu unterschreiben. Platini hat ja die Generalvollmacht und das bedeutet, er kann nahezu uneingeschränkt im Namen der Firma handeln. Platini könnte also ein Konto eröffnen, Verträge unterschreiben, Immobilien erwerben, was auch immer. Das Präsens ist angebracht, da die Firma noch aktiv ist, jedenfalls zum Stand Ende 2015. Aber weshalb hat Michel Platini einen solchen Zugriff auf eine Offshore-Firma? Der einzige konkrete Hinweis ist ein Schreiben, das am 12. August 2015 bei Mossack Fonseca landet. Ein Brief des Vermittlers der Privatbank Baring Brothers Sturza. Das Schreiben hat den Betreff Re, Account, Nummer, die Kontonummer wurde gelöscht, Anmerkung der Verfasser, Balnai Enterprises Corporation. Damit ist klar, die Firma hat ein Konto. Wir kennen sogar die Nummer. Wir fragen Michel Platinis Berater an und die Antwort kommt rasch. Die Schweizer Behörden wüssten über alle Konten und das Vermögen von Michel Platini Bescheid. Auf Nachfrage erklärt der Berater, die Behörden seien auch speziell über dieses Konto bei Baring Brothers Sturza informiert und Platini habe sich aus persönlichen Gründen für eine Offshore-Firma als Kontoinhaberin entschieden. Auch habe er dieses Konto nie im Zusammenhang mit FIFA oder UEFA-Belangen verwendet. Wir fassen noch einmal nach und fragen, seit wann die Schweizer Behörden von diesem Konto wüssten, ob Platini uns einen Beleg dafür zukommen lassen wolle und ob es je eine Ermittlung wegen des Kontos gegeben habe. Diese Fragen, erklärt der Berater, sollten wir den Schweizer Behörden stellen und nicht Michel Platini. Schweizer Behörden geben auf derlei Anfragen aber, und das dürfte auch der PR-Berater Platinis wissen, natürlich keine Auskunft.